Aufgabe 5.5 A1. Bei einer Kaffeepause im Büro sprechen Frau Gut, Frau Kissling und Frau Schmidt über ihre Arbeit. Wer sagt was? Notieren Sie G, K oder S. Ach, schon wieder eine Reklamation von Herrn Schmidt-Heini. Ich brauche erst mal einen Kaffee, bevor ich die Firma anrufe. Ich mache Ihnen einen Kaffee, Frau Gut. Ach, das ist nett von Ihnen, Frau Schmidt. Möchten Sie auch einen Kaffee, Frau Kissling? Oh ja, bitte. So, hier ist der Kaffee. Danke. Vielen Dank. Ach, jetzt geht es mir schon viel besser. So, lesen wir den Brief von Herrn Schmidt-Heini noch einmal. Ach, wie ich Reklamationen hasse. Aber Frau Gut, die Arbeit hier gefällt Ihnen doch, oder? Meistens schon, aber die unangenehmen Telefongespräche mit den Kunden mag ich nicht. Was machen Sie denn gerne? Ach, Anfragen entgegennehmen, neue Produkte anbieten, solche Sachen mache ich gerne. Ich verhandle auch gern mit den Kunden über die Preise. Was gefällt Ihnen denn am besten an Ihrer Stelle? Ich arbeite am liebsten selbstständig und hier kann ich meine Arbeit selbst einteilen. Und Sie, Frau Kissling, wie finden Sie denn Ihre Stelle? Naja, mir gefällt meine Arbeit ganz gut. Was machen Sie gerne? Geschäftsreisen für den Chef zu organisieren macht mir Spaß. Und was gefällt Ihnen an der Arbeit nicht so gut? Die langen Arbeitsstunden mag ich nicht. Manchmal muss ich bis abends um 7 arbeiten. Da bleibt wenig Zeit für das Private übrig. Ja, das. Und die Ablage. Die Ablage machen finde ich total langweilig. Und bei Sitzungen führe ich nicht gern das Protokoll. Und Sie, Frau Schmidt, Sie sind jetzt schon fast 3 Wochen hier. Arbeiten Sie gern bei uns? Ja, ich arbeite gern hier. Denn die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Das Beste am Job sind aber die netten Kollegen. Aha.